Verfluchte Schweinerei. Aus Morgenrot, Klabund, die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Verfluchte Schweinerei. Verfluchte Schweinerei. Als man mich machte, da war ich nicht dabei. Und meine Mutter lachte. Und als ich kam, ich dachte, ich wüchse wie bisher, zög still als Wolke überm Meer, aber Wolke wurde Regen, aber Regen wurde Quelle, und nun wälze ich gewaltsam meine Welle hin zum Meere, unaufhaltsam. Wann werd ich wieder Wolke sein? Im Sonnenschein? Im Stürmeschrein? Hoch über allem Volke sein? Ende von Verfluchte Schweinerei.